欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Hallo, bist du Maximilian? Ich bin wegen der Anzeige für das WG-Zimmer hier. Hallo Lukas, ja genau. Komm rein. Ich zeige dir die Wohnung, damit du alles besichtigen kannst. Danke. Die Lage ist wirklich toll. So nah am Park. Ja, das stimmt. Das Zimmer ist dort hinten. Es ist sehr gemütlich und hell. Wie hoch ist die Miete inklusive der Nebenkosten? Die Warmmiete beträgt 450 Euro. Du müsstest auch eine Kaution von 2 Monatsmieten bezahlen. Das klingt fair. Wann könnte ich in die Wohngemeinschaft einziehen? Ab dem 1. nächsten Monats. Wir suchen jemanden, mit dem wir uns gut verstehen. Ich koche gerne für Leute, mit denen ich zusammenwohne. Das ist mir wichtig. Das klingt perfekt. Das ist genau das, was unsere Wohngemeinschaft braucht. 这段对话非常实用，我们来看看细节。Lukas 一开始说他是 wegen der Anzeige 而来的，这里的 wegen 是接属格的介系词，由于他原本阴性的 die Anzeige 也就是广告变成了 Der Anzeige? 没错，他想看的是 Das WG-Zimmer 也就是分租套房。Maximilian 随后请他进来。 Besichtigen 这个动词是参观或视察的意思。 Lukas 觉得这里的 Die Lage 也就是地点非常理想。Maximilian 形容房间很 Gemütlich 意思是舒适、温馨。 接着谈到费用。Lukas 问租金是否 inklusive der Nebenkosten 这里 die Miete 是租金 die Nebenkosten 则是水电杂费 Maximilian 回答 die Warmmiete 是450欧元这个词指全包租金他还提到需要支付 die Kaution 也就是押金 Lukas 随后问何时能搬进这个 Die Wohngemeinschaft, 简称 WG, 动词 einziehen, 就是搬进去的意思。 最后，我们来看与格的关联子句。Maximilian 说他在找一个 mit dem wir uns gut verstehen 的人，由于 mit 要求与格，且 jemand 是阳性，所以关联代名词用 dem。 Lukas 提到的。 Leute, mit denen ich zusammenwohne, 也是同样道理。这里 Leute 是复数，所以与格关联代名词变成了 denen。 这对室友生活来说非常要紧。 希望今天的内容对大家的德语学习有帮助。下次见。